WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Gefangen. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel sich gefangen fühlen in ihrem Körper, in ihrem vielleicht sehr erkrankten Körper, die in einer speziellen Situation gefangen sind, die vielleicht in einer Beziehung sich gefangen fühlen oder vielleicht auch in einer zwanghaften Veranlagung oder einer zwanghaften Fantasie. Und dann sehr gerne auch mit Menschen, die schon einmal außerhalb eines Gefängnisses gefangen oder eingesperrt waren. Und gerne auch mit Menschen, die schon im Gefängnis saßen, vielleicht sogar unschuldig im Gefängnis saßen. Wie habt ihr das erlebt? Telefonnummer 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns kostenfrei jetzt hier live oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist Risa. 35. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Risa, du hast zum Thema Gefangen angerufen. Warum? Ja, es geht darum, dass ich mal 3 Wochen während der Osterferien von meinen Eltern gefangen gehalten wurde. 3 Wochen lang? Ja. Wie alt warst du da? Da war ich 9. Und wie haben die Eltern dich gefangen gehalten? Wie und wo? Im Keller von der Wohnung, sag ich mal. Das, was der Werkzeugkeller war. Mhm. Und ja, mit Schloss davor. Haben die mich gefangen gehalten. Also in einem klassischen, eher dunklen Keller, wovor Kinder in der Regel immer ein bisschen Angst haben. Ja. Wie groß war der Raum ungefähr? Nur 10, maximal 15 Quadratmeter. Ja. So, man muss was essen, man muss zur Toilette gehen, man muss was trinken. Wie wurde das geregelt? Ja, einmal am Tag kam mal die Mutter rein, hat Essen hingestellt. Ja, der Rest war denen, sag ich mal, im Prinzip egal. Und du musstest doch mal zur Toilette. Wie hast du das gemacht? Ja, da waren ja noch Eimer und so im Keller. Da habe ich das halt da reingemacht. Wenn ich nicht sowieso schon, sag ich mal, auf der Matte, auf der es dann lag, die da drin war, das war so eine Arbeitsmatte für unters Auto zum Werkeln unterm Auto, wenn ich die sowieso nicht eingenässt hatte vor Angst. Warum haben deine Eltern das mit dir, dem 9-jährigen Jungen, gemacht? Ja, es ging darum, ungefähr 3 Monate vor den Osterferien hatte ich mein erstes Schulzeugnis mit richtigen Noten bekommen. Mhm. Zur Grundschulzeit. Vorher waren es ja nur solche Bewertungen. Mhm. Zu der Zeit so. Und da waren halt nur 2 und 3 grob drauf. Kein einziges sehr gut. Und meinen Eltern ging es immer darum, alles muss sehr gut sein, sonst hast du es gar nicht verdient. Das war auch schon bei, sag ich mal, bei nicht Hausaufgaben, sondern bei Klassenarbeiten schon so. Mhm. Wenn es nicht eins, wo ja dann eine Bestrafung kam, weiß ich nicht, eine Stunde auf Toilette einsperren oder am Wochenende mal eine Nacht. Wobei, wenn es kein sehr gut war. Was ja verrückt ist, 2 bis 3 ist ja nun auch durchaus in Ordnung. Aber die, ja, aber für die war das nicht relevant. Nein. Wie war das? Dann bist du damals mit deinem Zeugnis dann nach Hause gekommen. Die haben gesehen, dass du keine Einsen hast. Wie verlief dann der erste Tag und wie ging das Einsperren dann vor sich? Ja, der Tag war ja, das war ja dann nach den Winterferien so. Da kam ich ja dann mit dem Zeugnis. Ja. Und ich war überrascht, dass überhaupt gar keine Konsequenz darauf war. Ich war ja darauf vorbereitet, wenn da keine 1 dabei ist, dass ich mal, was weiß ich, auf die, salopp gesagt, Schnauze kriege oder mal aufs Klo eingesperrt werde oder mal wieder eine Nacht. Kam nichts. Und dann die Osterferien dann halt im März, April. Und weiß ich noch, freitags Schule aus, ab nach Hause, ganz normal. Ja, und dann Samstag früh, bevor der Vater dann zur Mittagsschicht gegangen ist. So, sagt, jetzt ist Kellerzeit, ab in den Keller. Deine Noten waren auf dem Zeugnis so schlecht. Aber da war eine gewisse Zeit von Zeugnisausgabe bis zu diesem Tag vergangen. Ja, klar. Also zwischen Weihnachts- und Weihnachtsferien und Osterferien, sodass ich damit gar nicht mehr rechnen konnte. Genau, sodass du gar nicht damit gerechnet hattest. Dann hat er gesagt, so, die Noten waren so schlecht, ab in den Keller. Hat er dir gleich gesagt, du musst für 3 Wochen in den Keller? Natürlich nicht, nein. Gar nicht. Eingeschlossen und fertig. Gott, ist das brutal. Ist das brutal? Ja, ich hatte ja da ja noch, sag ich mal, Mittag gegessen und dann am nächsten Tag kam, wurde die Tür aufgemacht und da dachte ich, okay, das wird wohl die Strafe gewesen sein, ja, von wegen. Wurde nur Essen von meiner Mutter reingestellt und wieder abgeschlossen. Was hast du in dem Keller, wie hast du da in den ersten Stunden oder in dem ersten Tag reagiert? Hast du geschrien, hast du geweint? Ich hab mich nicht getraut, so richtig zu weinen oder zu schreien. Also wenn der Vater zu Hause war, wusste ich, kommt er rein, dann gebitt dann, was weiß ich, auf die Fresse. Oder da waren ja jede Menge Werkzeuge, gibt Schläge oder Gürtel oder sonst irgendwas. Das heißt, dein Vater, du warst schon gewohnt, dass dein Vater dich auch körperlich züchtigt und schlägt? Ja, auch von meiner Mutter, ja. Auch von der Mutter. Warst du Einzelkind? Nein. Hatte dieser Kellerraum, hatte der ein Tageslichtfenster? Ja, aber da kam kaum Tageslicht rein. So eine Luke wahrscheinlich, so ein Schacht. Aber so eine Luke, so ein Schacht halt mit so einem Gitter davor. Mhm. So, dann verging ein Tag, dann vergingen 2 Tage, 3 Tage. Was hast du denn da so für dich gedacht, was jetzt mit dir geschieht? Also ich habe zeitweise dran gedacht, so, jetzt ist es wohl vorbei, du wirst wohl hier drin sterben. So. Bloß keinen Mucks machen, wenn du Glück hast, kommst du noch mal raus. Das heißt, und dann habe ich auch irgendwann auch natürlich das Zeitgefühl verloren, als ich dann raus durfte. Dachte ich, ja, okay, ne? Auch Ferien, da war jetzt die Strafe so und so, war ich überrascht. Also ich hieß ab ins Bett, morgen früh geht's wieder zur Schule. Dann habe ich erst realisiert, dass da 3 Wochen wirklich die kompletten Ferien waren. Unfassbar. Die Mutter kam jeden Tag runter und hat dir was zu essen gebracht. Was war das? Das war alles Parterre. Mhm. Das war der Werkzeugkeller. Man muss sich das nicht vorstellen, dass man dafür Souterrain geben muss. Badezimmer, der Diele und Werkzeugkeller war in einem. Und wenn man nach links reingegangen ist, war dann Küche und Wohnraum und eine Etage drüber war Kinderzimmer und Schlafzimmer. Verstehe. Gut, dann kam die Mutter einmal und hat dir Essen gebracht. Was war das für ein Essen? War das ein normales Essen oder auch noch ein sehr karges Essen? Nein, das war ganz normales, sag ich mal, warmes Mittagessen. Kam der Vater denn auch schon mal zu dir in den Raum? Nur wenn ich da zum Beispiel das Licht oder so angemacht habe und er das gemerkt hat und sagte, du bist es nicht wert, dass man für dich Stromverbrauch, trau dich ja nicht, das wieder anzumachen. Hat er dich während dieser Zeit auch in diesem Keller auch noch geschlagen zusätzlich? Ja, das war dann halt das einzige Mal, wo er dann reinkam und hat dann aber noch ein zweites Schloss vorgemacht, um ein Zeichen zu setzen. Trau dich ja nicht, wir versuchen rauszukommen, du bleibst hier drin und denk mal über dein Zeugnis nach. Ja. Das kann man das kann man schon glauben, ich weiß, dass es sowas gibt, aber das ist ja in der Tat fürchterlich erschütternd. Als du dann rausgekommen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich, das ist schwer zu beschreiben, irgendwo ein bisschen erleichtert, endlich raus. Und ich hatte irgendwo auch meine Schwester vermisst, die ja damals noch 4 war. Mhm. War froh, dass ich die im Arm halten konnte. So. Wie waren ich habe eigentlich nur an meine Schwester gedacht. Wie waren die Eltern zu dir, als du denn rausgekommen warst? Eigentlich so wie immer, kalt. Waren die Eltern immer sehr kalt zu dir? Ja, und unpersönlich. Was hast du eigentlich den ganzen Tag, diese ganzen Tage über in diesem Keller gemacht? Ich sag mal so, im Prinzip, ich möchte jetzt ja nicht sarkastisch klingen, aber ich habe viel über Werkzeuge damals für mich rausgefunden. Hast du dich mit den Werkzeugen beschäftigt, angeguckt? Genau. Und versucht halt nicht zu weinen oder nicht die Angst in mir hochkommen zu lassen. Das hat dann natürlich auch so im Nachhinein auch hinterlassen bei mir, dass nur Leistung zählt und ich nur was wert bin, wenn ich perfekt bin als Mensch und als Arbeitstier. Und Gefühle gehören nicht dazu. Was hast du denn, was hast du für deine Eltern, du warst 9 Jahre, ich betone das nochmal, was hast du für deine Eltern währenddessen und auch als du dann rausgekommen warst, empfunden? Hass, aber hatte ich schon vorher schon empfunden. dann halt noch größeren Hass. Mhm. Du warst, wie gesagt, 9 Jahre. Ist so etwas Ähnliches nochmal passiert im Laufe deiner Jugend und Kindheit? Nein, sowas dann nicht mehr. Andere Sachen sind passiert, aber sowas Dramatisches dann nicht mehr. Als du älter warst, oder ja. Jetzt bist du älter, du bist jetzt 35, ja. Leben deine Eltern noch? Gehe ich mal von aus. Oh, das heißt, du hast keinen Kontakt zu denen? Nein. Seit wann schon nicht mehr? Seit ungefähr 3 Jahren, so Februar, März. Ah ja, okay. Dann 2011. Hast du die mal konfrontiert mit ihrer eigenen Brutalität? Hast du denen das gesagt, dass es unfassbar ist, was sie da getan haben? Ja, das habe ich dann irgendwann ein paar Mal versucht anzudeuten, um zu sagen. Und natürlich dann geleugnet. Ach, es war ja nur Einbildung und du bist ja verrückt. Du hast ja auch schon mal versucht, dich umzubringen, bist weggelaufen. Oder du kiffst und nimmst Drogen, ist doch klar. Ach so, die streiten das ab, dass das stattgefunden hat? Ja. Warum hast du den Kontakt jetzt ganz abgebrochen zu deinen Eltern? Ja, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht mehr voran. So. Mhm. Gar nichts mehr. Ich bin seit 2007 erwerbslos. Mhm. Und im Prinzip habe ich mich getraut, für mich das erste Mal was zu tun. Mir wirklich Hilfe zu suchen, indem ich mich für eine Langzeittherapie zur Suchtentwöhnung dann das heißt, du hattest, angemeldet hat. Du hattest ein großes Suchtproblem, hattest du? Hatte ich, ja. Mhm. Ja. Risa, das ist eine schlimme und traurige Geschichte. Und ich bin fassungslos, dass Eltern ihren Kindern so etwas antun. Und du hast es am eigenen Leib erfahren. Davon, das hat, trägt man sein ganzes Leben letztendlich mit sich herum. Ja, ich fühle mich auch sehr, sehr, sehr minderwertig. Ich bin mir selber eigentlich fast gar nichts wert. So. Mhm. Auch so dieses, das sind auch Gefühle, die im Kopf sind, sage ich mal. So nach dem Aufstehen, wenn ich nicht irgendwie was gemacht oder irgendwas Sinnvolles geleistet habe, gönne ich es mir selber noch nicht mal wirklich, mir ein Frühstück zu machen oder sonst was. So der Selbsthass hat sich auch irgendwo so ein bisschen über die Jahre verfestigt, so dass ich zu nichts fähig bin, nichts kann, dass es sich gar nicht lohnt. Ich kann das auch, wenn Freunde oder sonst irgendwas zu mir sagen, wir finden dich toll und so weiter, dann empfinde ich das aber auch meistens als Lüge, weil ich mir dann so, ich empfinde es, dass sie mich belügen könnten, weil ich mir selber gar nichts wert bin. Ja, und das sind so Menschen wie mich kann man ja nicht toll finden. Schaut mich doch an, genau. Ich bin hässlich, ich kann nichts und so das, weiter. Das ist natürlich ein Resultat dessen, was deine Eltern an dir und mit dir angerichtet haben. Wenn die ja, schon, das war schon, wenn im die Prinzip schon ein Seelenmord, so kann man sagen. Kann man sagen. Wenn die sowas Brutales gemacht haben, haben die noch irgendwas Brutales mit dir gemacht während der Kindheit und Jugendzeit? Ja, meine Mutter hat mir mal Fäkalien in den Mund geschoben. Fäkalien in den Mund geschoben? Ja, meine eigenen von denen. Ja, die Hose machen geht nicht. Und ich war Bettnässer bis zum 20. Lebensjahr ungefähr. Wie haben die darauf reagiert, dass du ins Bett... Ja. Meine Mutter hat immer sehr extrem darauf reagiert. Machst du noch mal ins Bett diese Nacht? Ich will nicht dauernd immer die Sachen waschen. Trau dich nicht ins Bett zu machen, hat mich gewürgt und so weiter. Mir wurde auch schon das Genital abgeklemmt mit Tüten und so weiter, damit ich wenigstens eine Tüte mache. Unfassbar, so unfassbar. Ja, und ich habe irgendwann dann halt in der Pubertät, sag ich mal, mit 15 war das ungefähr, habe ich einen Typ 1 Diabetes bekommen und dafür haben sie sich dann auch noch geschämt. Und von wegen, ja, siehst du, du warst so, du hast nicht auf uns gehört, obwohl wir dich immer dann bestraft haben und du hast keine guten Leistungen gemacht. Nun bestraft Allah dich und vor allen Dingen uns mit dieser schlimmen Krankheit. Ich habe es doch nicht mal als Krankheit empfunden für mich, weil es eine Stoffwechselstörung von Anfang an. Mein Gott, dann esse ich halt und spritze halt nur vorher. Also passe ich auch besser. Ich habe es wirklich positiv empfunden schon damals. Ich hatte da kein Problem mit. Nein, also passe ich halt ein bisschen mehr darauf auf, was ich zu mir nehme. Also, Risa, das tut mir wirklich wahnsinnig leid, was du für ein Schicksal hast ertragen müssen. Und das ist ein Fluch, dass du diese Eltern hast. Ich glaube, das darf man so dramatisch sagen. Und ja, das hatte ich von der Regie oder mit beim ersten Kontakt im Hintergrund auch gesagt. Irgendwann habe ich mich mal getraut, meine Schwester dann vom Kindergarten abzuholen. Sollte ich ja immer abholen dann nach der Grundschule. weil das ganz in der Nähe war, beides, mhm. in dem Stadtteil. Und dann bin ich mit der direkt in den Bus und dann in die City, mhm. ne, wo das Jugendamt ist. Aber habe mich nicht getraut, reinzugehen. Wir saßen dann davor über Stunden. Meine Schwester hat Angst bekommen. Ich war mhm. auch verzweifelt. Mhm. Ich hatte halt irgendwo die Hoffnung, dass wir dahin nicht mehr zurück müssen, obwohl meine Schwester davon ja so nichts mitbekommen hat. Mit 6 oder was. Ich glaube, Lisa, oder 5. Wir beide könnten uns noch wahrscheinlich mehrere Stunden unterhalten. Ja, du weißt, ich habe immer nur ein gewisses Zeitfenster hier. Ich danke dir für das Vertrauen, dass du mir und uns von deiner schlimmen Vergangenheit und deinem Schicksal erzählt hast. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Kraft und Gutes, dass du vorankommst und ja, dass es heller wird in deinem Leben. Und möchte dir sehr gerne auch noch jetzt als Nachgespräch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Möchtest du das gerne? Ja, das möchte ich und ich hätte gern, wenn möglich, ein Autogramm von dir. Das schicke ich dir wirklich sehr gerne. Dann sagst du meinem Psychologen gleich deine Anschrift und dann machen wir das gleich fertig noch. Ja, und toi, toi, toi, mach weiter so. Ich verfolge deine Sendung schon seit einiger Zeit. Ich finde die sehr informativ und du machst das gut. Ich danke dir vielmals, Lisa. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, das Thema heißt Gefangen und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in irgendeiner Weise direkt oder im übertragenen Sinne des Wortes Gefangenschaft schon erlebt haben oder Gefangenschaft erleben. Hier ist Dominik. Dominik ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Dominik. Hallo? Hallo, guten Morgen. Ja, Julian. Guten Morgen, Dominik. Hallo. So, zum Thema Gefangen. Genau. Inwiefern bist du oder warst du gefangen? Ja, das war das war der 24.08.2010. Mhm. Ich war auf der Love Parade in Duisburg. Mhm. Und morgens war ich mir da, also eine Freundin hatte bei mir geschlafen, wir waren auf dem Weg dahin, sind mit dem Zug gefahren, alles, war alles total schön, hatten uns am Bahnhof noch ein Bier geholt, mhm. für den Weg. Mhm. Und, dann waren wir in der Stadt Duisburg und es war so voll, wirklich schon proppevoll. Mhm. Die hat mit 250.000 Leuten, hatte Duisburg die Stadt gerechnet. Und es kamen 1,6 Millionen Menschen. Ja, und dann war das ganze Festgelände war eingesperrt. Ja. Ja, und dann waren wir auf dem Festgelände, alles war super geil und schön. Ja, und dann war es so 13 Uhr, ich war mit einer Freundin da, die war 16, ich war zu dem Zeitpunkt 17. Ja, und dann, es war alles total geil, alle am Feiern gewesen und so. Und dann hatten wir uns verloren, weil sie nicht ins Fernsehen wollte, weil vorne an der Bühne waren alles voll Kameras und ihre Eltern wollten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie da hingeht. Wir sind ja trotzdem gefahren. Mhm. Und dann hatten wir uns verloren, sie ist da hingegangen, ich bin dann da hingegangen. Und es muss so, ich weiß nicht mehr, Domian, ich weiß den Zeitpunkt nicht mehr ungefähr, wann wir gegangen sind, wann ich gegangen bin. Ja, dann bin ich zum Richtung Tunnel. Vor dem Tunnel war ja auch eine Treppe. Ja, genau. Ja, und dann da war alles voll mit Menschen, alles voll. Ja. Die Polizei hatte am Ende des Tunnels einen Zaun aufgestellt, wo die Leute nicht rausgelassen haben. Mhm. Ich frage mich bis heute noch, warum die das getan haben. Mhm. Und die haben aber die Leute weiter reingelassen am Ende des Tunnels. Ja, und Wahnsinn. Die Leute wollten vom Festgelände raus. Mhm. Und das hat sich dann alles gestaut, bis es dann zu dieser Massenpanik kam. Und du warst mittendrin? Mittendrin, ja, mittendrin. Also ich habe selbst die Füße nicht mehr auf den Boden gekriegt, so eng war das. Wir haben einen Jungen, haben wir noch wieder hochgezogen. Wie ist es dir gelungen, dann aus diesem Chaos herauszukommen? Ja, nach einer gewissen Zeit, nach gefühlten 3 Stunden, ich sag mal, hat sich das alles aufgelockert nach Todesgeschrei und ich sag mal, in der ganzen Massenpanik stand auch ein Polizeiauto drin. Mhm. Wo ein Polizist drin saß und ich sag mal, man hat die Flugzeuge über sich fliegen sehen und ja, man hat sich nur gedacht, die haben Platz da oben und ja, man konnte nichts dran ändern. Mhm. Ja, und dann lockerte sich das alles nach gefühlten 3 Stunden auf. Nun sind da ja dramatische Dinge passiert. Hast du die wirklich gesehen und sind die hautnah vor dir passiert? Ja, ja. Ein Mädchen lag auf dem Boden. Also mehrere lagen tot auf dem Boden, regungslos. Und ein Mädchen, das lag da. Und das, also man hat nicht mehr erkannt, dass es mal ein Mensch war. So krass ausgedrückt. Das hast du gesehen. Und da habe ich dann, genau, ja, mhm. das verfolgt mich bis heute noch. Habe ich eine Jacke genommen und das habe ich dann über den Kopf des Mädchens gelegt, was ich, finde ich, gehört. Mhm. Ja. Gab es denn einen Moment oder wenige Momente, wo du auch Angst um dein Leben hattest? Ich hatte die ganze Zeit Angst um mein Leben, weil ich hatte nur noch Geschreie, Und also ich habe echt gedacht, da ist mein Leben vorbei. Mhm. Und das sollte ja noch nicht alles sein, selbst wo es sich lockerte. Mhm. Gab es auch einen Moment der Bedrängnis, dass du schon auf dem Boden lagst vielleicht und dass du dachtest, jetzt ist es wirklich passiert? Ja, weil ich habe gedacht, jetzt, ich gehe auch runter. Ich wurde so schwach. Ich wiege 103 Kilo, aber ich habe da gesagt, ich werde schwach und falle auf den Boden. Wirklich, die ziehen mich dann in der Masse mit runter. Mhm. Und ich habe gedacht, heute ist der Tag, wo es echt, leider zu Ende ist. Aber ich habe es, Gott sei Dank, ich habe um mein Leben gebetet. Ja. Ich habe es geschafft. Was ist aus deiner Begleiterin geworden? Ihr hattet euch ja getrennt vorher. Ja, genau. Die ist schon früher abgehauen. Die muss gegen 14, 15 Uhr ist die schon gegangen und da war das Tor hinten noch auf, also, wo die Polizei das absperrte, genau. Wie ist denn das, wenn man so etwas Dramatisches erlebt? Man sieht Menschen sterben oder Menschen sogar übel zugerichtet, wie du gerade angedeutet hast. Und du bist dann Gott sei Dank rausgekommen. Was macht man dann, wenn man dann nach Hause kommt? Wie ist man dann drauf? Welche Stimmung bist du gewesen? Ich bin ja noch nicht mal richtig nach Hause gekommen. Die Polizei, die hat mich an diesem Tag noch verhaftet. Ich habe nur noch einen Weg nach geradeaus gesehen. Ich wollte nur noch nach Hause. Ich bin nicht am Tunnel hergegangen. Ich bin komplett übers Festgelände gelaufen und so einen Busch runter. Mhm. Da gingen auch ganz viele Leute runter, bin ich mit dem Strom mitgegangen. Mhm. Und dann kam die Polizei und die wollten einen Ausweis von mir haben. Und die haben mich so bedrängt, so von allen Seiten. Und da habe ich wieder Angst bekommen. Weil was ich vorhin erlebt hatte, dass ich wollte es nicht nochmal haben. Mhm. Weil ich gedacht habe, oh nein. Ach so. Ja, und dann bist du ausgerastet. Ausgerastet bin ich nicht, nein. Ich wollte meinen Ausweis nur nicht geben. Ich sag, Jungs, ich sag, bitte lass mich nach Hause. Bin ich in einer total netten Stimmung. Und die waren ja sowieso schon auf 180, die Polizei, was da alles passierte. Mhm. Und ich wollte nur noch nach Hause. Dann hatte ich meinen Ausweis nicht rausgeholt. Ja, und dann führte das eine zum anderen und dann lag ich auf dem Boden mit Handschellen. Und, ach du lieber Himmel, das dann auch noch nach dem ganzen Schock. Dann haben die dich mit auf die Wache genommen? Ja, aber ich sag mal, im ganz besonderen Stil. Ich wurde mit Kabelbinder um die Füße, um die Arme, wurde ich noch gefesselt, weil ich natürlich mich dann gewehrt hatte, wo die mich da auf dem Boden festgehalten hatte. Ich sag, bitte, ich habe geweint. Ich sag, bitte lass mich doch nach Hause. Ja, und das haben sie dann nicht getan. Dann habe ich mich gewehrt wie wie jemand, der um sein Leben kämpft. Der habe ich mich gewehrt. Aber nochmal eine Zwischenfrage, dann, wie absurd. Nur weil du deinen Ausweis nicht zeigen wolltest, haben die so einen Terz gemacht? Ja, im Nachhinein, das ging noch vor Gericht. Die Ausrede war, ich hätte keinen Platz für einen RTW gemacht. Das war die Ausrede. Mhm. Da fuhr gar kein Krankenwagen her. Hey, wie ging das denn dann? Dann warst du gefesselt und dann, was haben die mit dir gemacht? Genau. Und dann kam ich in Gefangenentransport. Ich sag mal, wo so drei Zellen drin sind. Das ist so ein Mercedes-Sprinter. Mhm. Und dann? Und da lag ich mitten auf dem Gang von dem Sprinter. Ja. Ja, und dann habe ich mich natürlich gewehrt. Ich sag, okay, dann kamen auch mal Ausdrücke wie, will ich jetzt nicht nennen, habe ich mich natürlich auch da falsch verhalten. Und dann habe ich mit dem Knüppel gekriegt, alles auf den Kopf und sowas. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt mit meiner Mutter noch telefoniert. Und das Handy hatten sie mir aus der Hand geschlagen. Ja, und dann habe ich gefragt, warum die das gemacht haben. Und hat irgendein Handy wieder geklingelt in dem im Gefangenentransport. Mhm. Habe ich gefragt, dass meine Mutter wäre. Ja, dann habe ich nur den Ausdruck gesagt, ich sollte die Schnauze halten, sonst wäre gleich vorbei. Okay, ich merke schon, das war hochdramatisch. Wir verkürzen es erstmal ein bisschen. Nach wie vielen Stunden bist du freigekommen? Ich sag mal, das war so um 17 Uhr war diese Massenpanik. Ja. Wann war ich frei? Um 1 Uhr nachts. Boah. Mein Vater musste mich noch aus Hagen abholen. Boah, das ist ja krass. In Hagen bei Dortmund. Das ist ja krass, das ist Dominik, das ist wirklich krass. Nun sind schon einige Jahre vergangen, du bist jetzt 20 Jahre alt. Was hast du so aus diesen gravierenden Erlebnissen während dieser wenigen Stunden so für dich mitgenommen, für dein Leben? Ja, also die ersten Monate, Jahre habe ich mir auch versucht, dreimal das Leben zu nehmen, weil ich es einfach nicht verkraftet habe, was ich da sah. Und dann war ich da in Psychiatrien, hier in Psychiatrien. Mhm. Und keine ordentliche Therapie wirklich gemacht. Und die Ärzte haben mich dann immer auf Medikamente eingestellt. Und was dann nur zur Beruhigung war und was nicht wirklich, ich sag mal, das der Zweck war dafür. Mhm. Und letztes Jahr habe ich dann eine Therapie gemacht von, ich sag mal, von knapp 20 Wochen. Mhm. 18 Wochen war ich in Therapie. Und seitdem, ich sag mal, habe ich das alles so ein bisschen verkraftet. Heute geht's ganz okay wieder, kann man sagen. Ja. auf jeden Fall. Das war natürlich auch ein drastisches Beispiel von sich gefangen fühlen und dann auch noch wirklich real gefangen zu sein von der Polizei. Ich danke dir auch sehr, Dominik, dass du uns von deinem Leben und von deinen Erfahrungen erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Gerne. Du bist in der Therapie oder möchtest du auch nochmal mit meinem Psychologen sprechen? Ich habe am Montag ein Gespräch beim Psychiater. Gut, dann bist du gut bedient. Das ist ja sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Alles Gute wünsche ich dir, Dominik. Alles klar. Dankeschön, Tschüss. Domian. Ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Elke ist hier und Elke ist 66. Guten Morgen, Elke. Guten Morgen, Domian. Liebe Elke, hallo. Hallo. So, wir beide auch zum Thema gefangen. Ja. Erzähl mal. Es ist fast auf den Tag genau 40 Jahre her, als ich verhaftet wurde. Und zwar in Leipzig in der DDR. Ja. Ich wollte mit meinem Mann auf illegalem Weg die DDR verlassen und das hat nicht geklappt. Und irgendwie ist uns die Stasi auf die Schliche gekommen. Ich nehme an, es waren Spitzel. Mhm. Und ja, dann wurden wir von zu Hause verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. Ach so, ihr wart gar nicht, noch gar nicht auf der Flucht, sondern nee. Das ist vorher lanciert worden an die Stasi. Genau. Wie wolltet ihr denn abhauen? Wir wollten über die Transitstrecke in einem Kofferraum rausgeschleust werden. Das mit Helfern? Mit Helfern. Mhm. Das waren Freunde von uns, die etwa ein halbes Jahr vor uns geflüchtet waren und die hatten dann von Westdeutschland aus so privat eine Organisation aufgebaut und wollten dann noch mehr Leute aus der DDR rausholen und in dieser Organisation muss aber ein Spitzel gewesen sein. Mhm. Es waren dann ungefähr noch 14 Leute, die sie quasi auf unserem Weg dann mit verhaftet haben. Warum wolltet ihr aus der DDR raus? Ja, wir waren damals relativ jung. Wir waren alle so Mitte 20 und ich hatte studiert, ich bin Lehrerin gewesen, inzwischen im Ruhestand, aber mir war nicht klar, welche Verantwortung ich in diesem Beruf für die Kinder habe. Und als ich dann in der Schule war und gemerkt habe, praktisch jeden Tag, wie ich die Kinder beeinflussen musste. Ach so, dass du quasi zur Gehirnwäsche beiträgst und das beitragen musst. Und wenn du es nicht tust, wirst du bestraft geworden. Genau. Ja. Und da habe ich mir vorgestellt, das ein ganzes Leben lang durchzuhalten, das hätte ich nicht geschafft. Mhm. Und ich war sowieso von diesem System überhaupt nicht überzeugt. Mhm. Und das war ein Grund, aber natürlich generell die Verhältnisse in der DDR. Und ich hatte meine Großeltern in West-Berlin und war als Kind ganz oft in den Schulferien bei meinen Großeltern. Mhm. Und deshalb habe ich gedacht, in diesem Land gibt es für uns keine Zukunft. Mhm. Und wir hatten damals auch schon unseren ältesten Sohn, der war knapp 3. Und dem wollten wir natürlich diese Zukunft in diesem Land ersparen. Also ihr wolltet ihr drei wolltet zu dritt fliehen. So war es geplant. Mhm. So, jetzt ist das Ganze durch einen Spitzel aufgeflogen. Mhm. Was ist euch dann passiert und wie hat man euch bestraft? Ja, wir sind verhaftet worden, zur Klärung eines Sachverhalts mitgenommen worden. Also es klingelte bei mir an der Tür, mein Mann hat damals in einer Band gespielt, der war unterwegs. Mhm. Den haben sie noch spielen lassen, haben ihn dann anschließend verhaftet. Und ich wurde von zu Hause verhaftet, es klingelte. Mhm. Und als ich zur Tür ging, standen dann plötzlich gleich so 10 Ledermäntel bekleidete Herren in meinem Flur. Mhm. Und ja, ich sollte mich anziehen und mitkommen. Ich sage, nee, das geht leider nicht. Ich habe meinen Sohn hier, den habe ich gerade ins Bett gebracht, den kann ich nicht alleine lassen. Und dann haben sie nur genickt und da hatten sie meine Mutter schon draußen. Wir wohnten im gleichen Ort. Mhm. Und die haben sie dann reingeholt und dann hatte ich keinen Grund mehr, mich da zu verweigern. Dann sollte die sich um das Kind kümmern und du solltest mitkommen. Genau, und dann haben sie mich mitgenommen. Was wurde euch vorgeworfen? Ja, Republikflucht, die Planung der Republikflucht. Das muss man sich, mal, auch so junge Leute, die das nicht erlebt haben, das muss man sich mal vorstellen. Ja, das ja. war ein Staat, der hat seine Leute verhaftet oder sogar ermordet, erschossen an der Grenze, wenn man den Staat freiwillig verlassen wollte. Ja, das ging überhaupt gar nicht. Zu was seid ihr verhaftet worden, verurteilt worden? Ja, ich bin verurteilt worden zu 2 Jahren, 10 Monaten und mein Mann zu 3 Jahren, 6 Monaten. Wie ist es euch in der Haft ergangen? Also, wenn man jetzt mal, die Haft an sich ist ja nun nicht wunderbar und schön, aber es war erträglich. Also wir hatten in der U-Haft, ich war ein halbes Jahr in U-Haft, da sitzt du natürlich nur rum und schlägst die Zeit irgendwie tot. Die erste Zeit war ich in Einzelhaft, ungefähr 2 Monate, das war ganz schlimm. Da habe ich manchmal wirklich gedacht, ich drehe durch. Und später bin ich dann nach Hohenschönhausen gekommen in das Arbeitslager und habe dort im Arbeitskommando gearbeitet. Und dann hast du wenigstens Kontakt zu mehreren Leuten und du hast was zu tun. Wie haben das Wachpersonal euch, die ihr Republikflüchtige wart, wie haben die euch behandelt? Ja, eigentlich ganz normal. Aber ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich immer im Arbeitskommando bei der Stasi gewesen. Und das war im Prinzip eine Vergünstigung. Der normale Strafvollzug, zum Beispiel in der Burg Honeck, die wurden sehr viel schlechter behandelt als wir. Aber du warst dann in einem Arbeitslager. Das heißt, was musstest du da genau machen? Also ich habe in der Küche gearbeitet, ich habe die Vernehmerräume geputzt. Wir sind also im Prinzip ständig rund um die Uhr sind wir arbeiten gegangen, um ja Kartoffeln zu schälen, Gemüse zu putzen, Geschirr zu spülen, die Vernehmerräume zu putzen. Musstest du, musste dein Mann, musstet ihr die gesamte Zeit absitzen? Nee, ich habe also 2,5 Jahre habe ich gesessen und die letzten 4 Monate wurden mir erlassen. Dein Kind wurde währenddessen von deiner Mutter betreut. Von der Oma betreut, das war ja schon mal ganz gut. Ja. Wie ist es euch dann danach ergangen, als ihr entlassen wart? Na, ich bin ja etwas vorher entlassen worden als mein Mann. Mhm. Ich bin dann über Gießen quasi nach Berlin ausgeflogen worden. Nach Ost-Berlin oder West-Berlin? Nee, nach West-Berlin. Achso, das war dann, da durftet ihr dann raus. Ja. Durftest du raus? Also wir wurden erst mit dem Hafttransport von Berlin nach Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, gebracht, in so ein Sammellager. Und in das Gefängnis in Karl-Marx-Stadt kam dann ein Westbus mit dem Rechtsanwalt Vogel und noch ein Westanwalt. Und die haben die Strafgefangenen dort eingeladen, sind über die Grenze gefahren mit einem Kippnummernschild. Das wurde dann einfach nur umgekippt, umgeschlagen, gewechselt und dann wurden wir nach Gießen gebracht, dort in dieses Aufnahmelager. Und so waren dann noch 2 Tage dort und wurden dort betreut, haben auch 30 Mark Taschengeld gekriegt. So war das bei deinem Mann ein bisschen später genauso. Ja. War dir oder war euch während der Haft klar, dass ihr nach der Haft nach Westdeutschland ausreisen dürft? Na, ganz klar ist das nie. Ich habe zwar in der Haft dann diesen Ausreiseantrag gestellt, aber du kriegst nie irgendwie eine Nachricht, ob das wirklich genehmigt ist oder was mit dir nachher nach der Haftzeit geschieht. Und vor allen Dingen, du weißt auch gar nicht, wie lange das dauert, sondern du wirst ständig immer nur im Ungewissen gehalten. Und eines Tages steht dann einer vor der Tür und sagt, kommen Sie mit, packen Sie Ihren Krempel, Ihre Sachen zusammen und dann wirst du irgendwo hingebracht. Du weißt auch nicht, wohin du gebracht wirst, kommst wieder auf Transport und dann landest du wieder in einem anderen Gefängnis. Aber du weißt nie, was mit dir passiert. Ich habe es ja, ich erinnere mich an die Zeit eben von dieser Seite aus mitbekommen, dass es viele diplomatische Aktivitäten gab und dass es viele enge Verbindungen gab, auch von der SPD zur SED und dann gab es ja einen Anwalt Vogel, wo man dann versucht hat, die Leute, die republikflüchtig waren, dann zu retten, zumindest dann, nachdem sie die Haftstrafe abgesessen haben. Dann gab es Gott sei Dank die Wiedervereinigung. Bist du wieder zurückgegangen in deine alte Heimat danach? Nee. Ich habe also viele Jahre in Berlin gewohnt und bin jetzt nach Niedersachsen gezogen, das heißt jetzt vor 20 Jahren. Und bin zwar besuchsweise immer mal wieder in der ehemaligen DDR, vor allen Dingen in Leipzig, da in meiner Heimatstadt. Aber ich möchte da auch nicht wieder zurückgehen. Ich habe da ganz große Probleme. Das heißt, immer noch die Erinnerungen an die schlimmen Zeiten. Ja. Was ist denn eigentlich damals mit eurem Kind geworden? Durfte das dann auch ausreisen? Ich habe dann, als ich in West-Berlin bei meinen Großeltern angekommen war, habe ich mich sofort schriftlich gemeldet beim Rat des Kreises und habe darum gebeten, quasi einen Ausreiseantrag für meinen Sohn gestellt und der wurde dann auch genehmigt. Also ich bin im Juni entlassen worden und habe im August dann meinen Sohn abholen dürfen. Gott, was für ein großes Glück. Du hattest ihn ja auch lange nicht gesehen. Ja, Die ganze Zeit. Die ganze Zeit nicht. Mhm. Aber nun war immer noch deine Mama, deine Mutter war noch in der DDR. Ja. Wie ist das denn weitergegangen all die Jahre? Na, die hatte eigentlich schon, bevor sie uns verhaftet haben, einen Ausreiseantrag gestellt. Denn sie hatte ja ihre Eltern in West-Berlin. Mhm. Und dieser Antrag wurde dann abgelehnt mit der Begründung, sie könnte ja gar nicht weg, weil sie das Kind betreut. Ach so. Aber als wir dann quasi im Westen waren, hat sie diesen Antrag erneuert und sie ist dann, ich glaube 2 Jahre später, ist sie dann auch nach dem Westen gekommen. Und dein Vater war schon verstorben, oder? Nee, zu dem habe ich überhaupt keinen Kontakt. Ach so, okay. Das heißt aber, Gott sei Dank war dann die Familie wieder vereint und es war alles gut. Wenn du an diese schlimme Zeit zurückdenkst, was ist die Haupterinnerung, das dominierende Gefühl bei dir? Also inzwischen kriege ich eigentlich immer mehr Wut. Die erste Zeit, als ich entlassen war, habe ich das alles noch so lockerflockig weggesteckt und habe gedacht, Gott sei Dank, das hast du jetzt alles hinter dir. Mhm. Jetzt kannst du anfangen, dein Leben aufzubauen und dir was Neues zu schaffen. Aber je mehr Zeit ins Land geht, desto wütender werde ich eigentlich über dieses System und kann es überhaupt nicht verstehen, wenn sich Leute noch optimistisch äußern und quasi negieren, dass dieses Land ein Unrechtsstaat war. Es ist so vielen Menschen Unrecht geschehen. Und was mich sehr verwundert hat, ich bin vor einigen Jahren zum Klassentreffen nach Leipzig gefahren und habe meine alten Klassenkameraden vom Gymnasium wieder getroffen. Und mein Mann und ich, wir sind zusammen in diese Klasse gegangen. Mhm. Wir haben uns gewundert, dass eigentlich niemand außer uns beiden nach dem Westen gegangen war. Aber es wusste auch keiner über diese Praxis Bescheid. Es wusste keiner im Prinzip, wie viele Menschen dort verhaftet worden sind, nur einfach, weil sie die DDR verlassen wollten. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Phänomen in allen Diktaturen, dass man weiß es schon, man ahnt es, aber man nimmt es nicht wahr und will sich raushalten. Mhm. Was hältst du denn davon, wenn so, naja, es gibt ja so dieses Phänomen mittlerweile der Ostalgie-Shows, Kathi Witt, glaube ich, hat auch sowas gemacht, wenn du sowas siehst, wie empfindest du das? Also die Kathi Witt ist für mich sowieso ein rotes Tuch. Das ist, die hat mit DDR eigentlich, oder so wie sie DDR darstellt, überhaupt nichts zu tun. Die hat in einer völligen Blase gelebt. Die hat DDR überhaupt nicht bewusst wahrgenommen. Sicher hatte sie auch einiges Verpflichtungen zu leisten, aber... Ja, sie hatte ein absolutes luxuriöses Leben. Eben. Sie hat mit, so wie das Volk leben musste, damit hatte sie überhaupt gar nichts zu tun. Das hat die wahrscheinlich auch überhaupt nicht gekannt. Mhm. Die hat dieses normale Leben, was die meisten Menschen in der DDR erfahren haben, davon hat die überhaupt nichts gewusst. Ich habe auch immer den Eindruck, wenn man in Talkshows sie darauf anspricht, reagiert sie immer sehr abweisend plus zickig, ne? Dass sie da gar nicht sich zu äußern möchte. Okay, liebe Elke, das war auch eine heftige Geschichte in deiner Biografie. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man dann für sein Leben da auch gebrandmarkt ist, wenn es um dieses... Es kommt immer mal wieder hoch, immer bei irgendwelchen Gelegenheiten, wenn es da zur Sprache kommt, was da in der DDR passiert ist, dann lebt das wieder auf und dann ärgere ich mich auch immer wieder und bin wütend auf dieses System. Aber im Grunde genommen ist es mir gut gegangen. Ich habe es auch nicht bereut. Also nicht einen Tag möchte ich missen, den ich hier im Westen verbracht habe. Ich habe ein gutes Leben und ich bin dankbar. Ich kriege bis heute noch Unterstützung. Ich bekomme jetzt, seitdem ich im Ruhestand bin, jeden Monat eine Opferrente. Mhm. Ich bin wirklich großzügig entschädigt worden, was eigentlich die Bundesrepublik ja nicht verschuldet hat und auch dafür eigentlich gar nicht gerade stehen müsste. Ich danke dir für deinen Anruf, Elke. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Dankeschön. Gute. Dankeschön. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Wir haben 1.38 Uhr und jetzt kommt Lena. Lena ist 28. Guten Morgen, Lena. Hallo, Domian. Hallo, Lena. Ja, also du weißt schon, um was es geht, oder? Na, wir reden über Gefangenen und Gefangensein. Das heißt, du hast dich von dem Thema auch angesprochen gefühlt. Ja, habe ich, weil auf irgendeine Art und Weise bin ich gefangen, weil ich kann über dieses Thema mit niemandem reden, mit Familie schon gar nicht, weil meine Familie ist schon religiös. Ich komme aus einer katholischen Familie. Ja. Und also ich fange mal von vorne an. Also ich arbeite im Zoo. Im Zoo? Und, ja. Ja. Als Tierpflegerin oder? Genau, noch nicht. Also ich bin noch in der Ausbildungszeit, ja. Aber bald hoffe ich doch mal. Mhm. Und auf jeden Fall im Sommer kam ein Tier, das ist ein Affe. Und Alex heißt er. Und ich musste mich halt um das Tier kümmern. Und mit der Zeit hat sich bei mir halt komische Gefühle entwickelt. Erst dachte ich fand das Tier halt süß und ich kümmere mich zwar halt wie mein Kind. Wie alt ist der Affe? Drei. Drei? Ja. Mhm. Ein dreijähriger Affe ist ungefähr so entwickelt wie ein, ist weiter als ein dreijähriges Kind, ne, von der Größe und... Genau, ja. Mhm. Ja. Und was für merkwürdige Gefühle kamen da in dir auf? Also ich habe ja das Tier, wenn ich jetzt 8 Stunden da arbeite, schon so 5,5 Stunden kümmere ich mich schon um den. Mhm. Auch um die anderen, aber mit dem halt intensiver. Und da setzt er sich mal auf meinem Schoß oder ich fütter ihn mal so von der Hand. Und da kommen auch Berührungen. Und diese Berührungen sind halt sehr, sehr intensiv. Und deshalb... Habe ich halt auch gemerkt, dass das komisch ist. Das ist schon eine... Inwiefern komisch? Komisch, so wie vor einem Mann. Also, sagen wir es doch offen. Das heißt, du empfindest eine gewisse Erotik für den Affen? Ja. Das ist ein männliches Tier? Ja. Hm. Alex heißt der. Alex, wie du es gerade am Anfang gesagt hast, ja. Ja. Hm. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Was? Mittlerweile fällt es, ich habe Angst, dass es auffällt, weil ich mache schon Doppelschichten freiwillig. Aber ist das denn, ich bin natürlich kein Fachmann in der Zoologie, wenn ein Affe schon 3 Jahre alt ist, muss der so eine intensive Betreuung durch einen Menschen über so viele Stunden am Tag haben? Ja. Warum? Warum? Weil das noch nicht komplett entwickelt ist, also das Gehirn. Und man muss halt mit dem spielen und halt wie mit einem Kind eigentlich. Aber der hat doch seine Affenkumpanen und seine Familie. Nee, der ist von einem anderen Zoo gekommen. Deswegen ist der erst mit 3 zu uns. Ach so. Mhm. So. Genau. Du empfindest eine gewisse sexuelle Erregung auch, wenn du mit ihm irgendwas machst? Ich denke, das ist eine sexuelle Erregung, weil... wenn wir uns näher kommen, also wenn diese Berührungen da sind, ja, dann habe ich so ein komisches Kribbeln im Bauch. Ist der Affe auch erregt? Also ich weiß nicht, ob durch mich, aber in dem Moment schon, ja. Das heißt, er hat einen erregierten Penis? Ja. Und das siehst du auch? Ja, das sehe ich. Wie... Ich mach's ja auch sauber und so, ne? Und wie weit bist du jetzt schon gegangen? Gar nicht, gar nicht. Gar nicht. Ich meine, man traut sich ja auch nicht. Es ist wirklich sehr schwierig. Du bist ja mit einer gewissen Zärtlichkeit schon an ihn herangegangen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Unser Thema heißt ja gefangen, ne? Und du bist, wenn ich das richtig verstehe... Du bist gefangen, weil man kann sich ja nicht... Es ist ja nicht so wie bei einem Menschen, dass man dann, sag ich mal, das ausübt, ja. Mhm. Und also ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Du bist gefangen in dieser Hingezogenheit zu dem Tier. Genau. Es weiß niemand sonst? Niemand. Kriegen das die ich anderen? Ich sollte jetzt eigentlich auch keinen Namen nennen, weil ich meine, ich glaube nicht, dass es so viele Affen gibt, die so heißen. Aber... Kriegt das denn niemand in dem Zoo mit? Nee, ich meine, wir sind hier alle sehr fürsorglich, ja. Aber bei mir ist es halt so, ich kümmere mich nur noch um ihn. Deswegen. So, wenn man in so einer gewissen Weise berührt schon ist und wenn so etwas angefangen hat, gibt es bestimmt in dir auch eine Fantasie, die dir vielleicht ganz peinlich ist und die du natürlich dann auch noch niemandem gesagt hast. Wie weit geht diese Fantasie? Also ganz ehrlich, ich bin dann in sozusagen, ich gehe schon ganz schön weit. Das ist mir wirklich peinlich, ich kann das echt jetzt nicht so am Telefon erklären, aber es ist wie bei einem Menschen oder wie ein Paar im Schlafzimmer. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Das heißt, du kannst dir in der Fantasie vorstellen, mit dem Affen zu schlafen? Ich denke schon. Ich habe mir wirklich sehr lange darüber Gedanken gemacht. Ich meine, ich habe das Tier schon seit Sommer und ich komme nicht mehr weiter. Mhm. Und mittlerweile bin ich mir zu 98% sicher, dass das dass es schon in sexueller Hinsicht. Du hast es ja auch jetzt weit entwickeln lassen und weit dazu kommen lassen. Ich finde, Lena, dass es jetzt in deiner Macht steht, dem Ganzen einen großen Riegel vorzuschieben. Nämlich indem du dich, aus welchem Grund, wie du das auch immer bei deinem Arbeitgeber erklären magst, von der Pflege dieses Tieres zurückziehen solltest. Das kann ich nicht. Ich denke nur noch an, also es geht nicht. Ich schlafe noch nicht mal. Ich bin um die Uhrzeit wach, muss um 6 Uhr die Schicht übernehmen. Mhm. Und in dem Moment, wo das auffliegt, ist es so zu Ende. Ist ja klar, ne? Ja, aber wie soll das denn auffliegen? Ich meine, ich kann mich ja beherrschen noch. Ja, du kannst dich noch beherrschen, das ist sehr gut ausgedrückt. Ich meine, über was reden wir? Wir reden hier über eine Liebe zu eine sexuelle Attraktion zu einem Tier. Finden Sie das krank? Oder gibt es sowas? Wie gibt es das? Das gab es immer schon und gibt es auch, und das ist in gewisser Weise auch weit verbreitet. Ich finde, dass man das nur bis zu einem gewissen Punkt, man kann natürlich ein Tier lieben, dagegen sagt ja auch niemand etwas, aber dass man das ab einem gewissen Punkt, finde ich, sollte man da aber alle Barrieren und alle Bremsen aktivieren, die es gibt. Es ist etwas Unnatürliches und es ist auch in einer gewissen Weise etwas Perverses, finde ich. So habe ich auch gedacht, aber glauben Sie mir, Sie müssen das selber empfinden, beziehungsweise erleben. Ich komme einfach nicht weiter. Ja, für mich ist die ganz einfache Begründung, weil man mit einem Wesen es zu tun hat, das nicht dir gleichberechtigt gegenübersteht. Es ist ein Tier. Es hat eine ganz andere Wahrnehmung. Du weißt überhaupt nicht, was mit dem Tier los ist. Insofern herrscht ein großes Ungleichgewicht. Und ich finde, das ist die Begründung, weswegen man das nicht machen darf. Weil man auch das Tier respektieren muss. Zum Beispiel beim Füttern und so. Die anderen Tiere sind nicht so. Der guckt mir richtig in die Augen. Und ich finde, das abzubrechen ist wirklich... Ja, schade. Lena, ich sage ja auch gar nichts gegen, mein Gott, wir alle lieben Tiere und es gibt die engsten und tiefsten Beziehungen zwischen Mensch und Tier aller Art. Aber bei dem Punkt der Erotik und Sexualität, finde ich, muss absolut Schluss sein. Es ist ja nicht nur Sex, es ist ja auch... Ich weiß, ist mir völlig klar. Ja auch, aber du hast es zugelassen, dass die Fantasie schon in diesen Bereich hineingeht. Und ich finde, der Respekt vor dem Wesen, vor dem Tier, muss es einem abverlangen, auf Distanz zu bleiben. Es ist ein Wesen mit einer ganz anderen Wirklichkeitswahrnehmung, die mit unserer überhaupt nicht zusammenpasst. Und deshalb hat man als Mensch Abstand zu halten davon. Ein Affe gehört zu einem Affe und ein Mensch zu einem Menschen. Es kann eine enge Beziehung, eine freundschaftliche Basis sein. Darüber müssen wir gar nicht reden, natürlich ja. Aber wenn es anfängt, in diese Richtung zu gehen, finde ich, dass man als Mensch die Verantwortung hat, zu sagen, nein, so und nicht weiter. Es ist genauso, wenn ich im Fall von Menschen, die auf Kinder stehen, da gibt es auch welche, die das sind keine Kinderschänder. Die lieben auch die Kinder und finden die ganz toll. Aber ich finde, da hat man einfach auch die moralische und ethische Verpflichtung zu sagen, nein, hier ist Schluss. Es ist keine gleichberechtigte Partnerschaft. Und die ist es auch nicht, die ist auch nicht gegeben zwischen dir und dem Affen. Ich weiß nicht, also wenn ich jetzt auf Distanz gehe, weiß ich nicht, in was für einer Lage ich dann bin. Ja, dann wirst du es aushalten müssen. Das ist dann halt so. Es gibt keine andere Möglichkeit. Lena, worauf willst du denn hinarbeiten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das ansprechen soll. Wenn ich das anspreche, dann komme ich da bestimmt raus. Ja? Du bist noch in der Ausbildung, sagst du? Genau. dann vermute ich mal, dass entweder in der Ausbildung, das war es dann mit der Ausbildung, oder wenn dein Chef sehr einfühlsam ist, wird er dir genau erklären, dass du da auf dem Holzweg bist und er wird dich natürlich von dem Affen wegnehmen. Okay, und denken Sie, ich brauche eine Therapie? Wenn dich das so umhaut, wie du es mir jetzt gerade hier sagst, dann finde ich schon, wenn du das alleine nicht schaffst, dann ja, dann finde ich, solltest du dir auch Hilfe holen. Was ist denn was ist die Alternative? Die Alternative ist... Es gibt keine Alternative. Eben, ich meine, ich bin genau. Ja jetzt nicht ein unattraktives, eine unattraktive Frau, ja. Mhm. Ich meine, ich sehe schon gut aus, sage ich mal. Mhm. Ich würde auch einen Mann abkriegen. Aber das ist komplett weg, seitdem seit es da ist. Ja. Ich bin so, und die Alternative ist, wenn du jetzt nichts unternimmst, ist die Alternative, dass du dich noch weiter darauf einlässt, dass du dich noch mehr verstrickst in diese schwierige Situation. Und unter Umständen vielleicht sogar irgendwann Gefahr läufst, etwas ganz Fürchterliches zu tun. Das müssen wir jetzt nicht weiter ausformulieren. Ich rate dir dringend, auf einen Rückzieher zu machen, auf Abstand zu gehen. Und wenn dich das jetzt so umhaut, dann hol dir psychologische Hilfe. Ich kann dir jetzt gleich die erste Hilfe hier anbieten durch unseren Psychologen, der kann dich aber nur ein bisschen weiterleiten. Der wird dir heute Abend noch keine konkrete, endgültige Hilfe geben, aber der kann dir sagen, was du machen sollst und wohin du dich wenden kannst. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, Lena. Das war, glaube ich, sehr klar, was ich gesagt habe. Ja. Du bist in einem Dilemma, aber ich finde, du musst handeln und du musst, ich finde, auch in der Richtung handeln, wie ich es gerade gesagt habe. Außerdem rennst du in dein Unglück hinein. Das kommt ja auch noch hinzu, abgesehen von allen moralisch-ethischen Überlegungen. Es ist auch dein persönliches Unglück. Du wirst nie eine Erfüllung finden, so wie du es mit einem Menschen findest. Aber das müssen wir gar nicht, vertiefen. Das ist ja auch vermutlich völlig klar. Ich weiß nicht mehr, was klar ist. Also ich bin komplett weg. Ich kann nicht mehr normal denken. Das ist es. Mhm. So, Lena, deshalb der Vorschlag, jetzt legst du bitte auf, so funktioniert das bei uns, und dann wirst du gleich von Henning, so heißt mein Psychologe heute Nacht, der ruft dich an, und dann alles weitere im Hintergrund, okay? Okay, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Alles Gute und Handel. Ja, okay, ich versuche. Auf Wiederhören, Lena. Ja, tschüss. Jetzt muss ich mal ein bisschen durchatmen. Wir haben 1.52 Uhr. Und hier ist Peter. Und Peter ist 54. Guten Morgen, Peter. Hallo, Domian. Hallo, Peter. Ja, bei mir geht es darum, dass ich eine Brieffreundschaft habe mit einem Todeskandidaten in Florida, USA. Mhm. Er heißt Lancelot Armstrong, also nicht zu verwechseln mit diesem Sportler. Mhm. Er hat halt den gleichen Namen. Und ist zum Sitz seit 1990, ist er verhaftet worden, und 1991 hat man ihn wegen einem angeblichen Mord an einem Polizisten zum Tod verurteilt. Das heißt, angeblich, er bestreitet das? Er bestreitet das, und es gibt auch deutliche Hinweise darauf, dass er fälschlich verurteilt wurde. Die einzige Augenzeugin, die es gegeben hat bei dem Vorfall, hat zwar bei der Polizei angegeben, dass er der Mörder sein soll. Mhm. Aber sie hat das begründet damit, weil sie von den Polizisten, wir haben da auch Unterlagen drüber, dass sie von der Polizei also ganz massiv unter Druck gesetzt wurde und also stundenlang verhört wurde und immer wieder, der muss es aber gewesen sein, und sie hat zum Schluss so eine Angst gekriegt, dass sie halt, damit diese Tortur endlich ein Ende hat, hat sie halt gesagt, ja gut, er war das gewesen. Ja. Wie kommt hat dann es? Aber bei der Verhandlung 1991 schon direkt das zurückgenommen und das auch so begründet und hat gesagt, nein, er war das nicht. Aber wie ist es dann erklärbar, dass er dazu verurteilt wurde? Ja, es ist halt so, dass das waren er war von dieser Frau angerufen worden, die wollte mit ihm reden, das war eine Freundin von ihm. Und sie wollte mit ihm über seine Kinder reden. Und er hatte einen Bekannten mitgenommen, der halt drogensüchtig ist. Ich glaube, wir können das nicht aufdröseln. Das wird zu kompliziert. Ja, ich mag das schon. Ich kann es kurz machen. Es war halt noch jemand anders dabei, ein Drogenabhängiger, und der hat dann da versucht, Restaurant, was da ist, zu überfallen, und da kam es halt zu einer Schießerei. Wie kommt es denn, dass das Todesurteil noch nicht vollstreckt wurde? Das liegt daran, dass natürlich die Todeskandidaten auch Möglichkeiten haben, in Revision zu gehen, alle möglichen Sachen. Und das teilweise zieht sich das in Florida über 40 Jahre hin. Ja. Wie lange bist du mit diesem Mann jetzt schon in Kontakt? Ich bin jetzt circa 2 Jahre mit ihm in Kontakt. Warum bist du mit ihm in Kontakt? Es ist so, dass ich in den 1987 ist ein Todeskandidat von einem Fernsehteam begleitet worden, mehrere Wochen, bis hin zu kurz vor seiner Hinrichtung. Mhm. Und den Film hatte ich gesehen, und ich war fix und alle danach und hab geheult. Also ich war außer mir. Ne? Der Film heißt 14 Tage im Mai, wird vielleicht so mancher kennen. Der Mann hieß Edward Earl Johnson. Und da bin ich in mein Studio gegangen, ich mache Musik, ne, und habe Musik einfach aus dem Gefühl heraus ein Lied geschrieben. Und das verfolgte mich natürlich immer weiter. Ja. Und bin ich halt Frührentner geworden und habe mir gedacht, na Gott, bevor ich gar nichts mache, nur die Füße hochlege, irgendwas kann man ja mal tun, und habe mich halt mal, weil mich das Thema immer wieder verfolgt hatte, im Internet mal schlau gemacht und habe dann halt die Adresse von Lancelot. Achso, das war dann quasi so eine Zufallsrecherche, dass du auf ihn gestoßen bist. Genau, und so sind wir so zusammengekommen, und es passte halt auch unheimlich gut, weil Lancelot selbst ist auch Künstler, malt wunderschöne, naive, würde ich sagen, Bilder, die man, wenn man die sieht, gar nicht glauben würde, dass die aus dem Todestrakt kommen. Wie oft schreibst du ihm? Das ist dadurch bedingt, dass das lange immer dauert, ne? Ja. Bis der Brief angekommen ist und wieder zurück, kann man so sagen, alle 14 Tage ungefähr. Ja, immerhin. Naja, also so schnell wie möglich. Ja. Ne? Was schreibt ihr beiden? Ich gehe mal schon aus, dass das keine homosexuelle Verbindung ist. Nein. Was schreibt ihr beiden Männer euch so? Ja gut, Lancelot ist natürlich, man muss sich Lancelot so, also ich musste mich ja auch erst darauf einstellen am Anfang. Man muss sich das vorstellen wie ein Tiger im Käfig. Ne? Also der dreht natürlich sich laufend um die Sache und darum, wie die misshandelt. Die sind ja in den kleinsten Zellen in Florida. Also die sind sowas von klein, das ist unglaublich. Kann man auch auf unserer Webseite, kann man so eine Zelle sehen. Also er ist ein Einzelhaft. Die sind alle in Einzelhaft. Sind da vollkommen isoliert, dürfen einmal am Tag, wenn sie Glück haben, mal eine Stunde raus, und ansonsten immer in Einzelhaft. Und ich wundere mich, dass er überhaupt einen Brief schreiben darf. Das lenkt ihn ja auch ein bisschen. Das darf er. Das ist aber so ziemlich das Einzige. Ne? Also ich darf dem weder ein Päckchen schicken mit Schokolade oder was auch immer. Es ist alles verboten im Prinzip. Ne? Ist das denn, sind das auch emotionale Briefe, die ihr euch schreibt? Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus. Sehr häufig sind es Briefe, die sich einfach um die Sache drehen, wie er misshandelt wird oder wie das Gericht ihn vergackeiert, sage ich jetzt mal. Also wie er auch Probleme hat, irgendwas durchzusetzen. Dann ab und zu, wenn er mal aus diesem, ich sage jetzt mal, Irrsinn rausfindet, dann kommen natürlich sehr emotionale Briefe, wo er davon schreibt, wie er sich fühlt, wenn er dann da so allein in seiner Zelle sitzt, und wie hat er ja geschrieben, die Einsamkeit und Verzweiflung von oben herab über ihn fällt und er dann halt unheimlich traurig ist. Und dann natürlich immer wieder tausendfaches, wie glücklich er ist, dass er halt mich jetzt hat, dass es da ein Mensch ist, der sich für ihn einsetzt. Wie viele Brieffreundschaften hat er? Er hat jetzt speziell eigentlich nur mit mir und hat eine sporadische, ab und zu mal mit einer Frau noch so. Kurz noch zum Schluss gesagt, er wird misshandelt. Was macht man denn mit ihm? Ja, also zum einen ist natürlich meiner Ansicht nach das eine absolute Misshandlung, jemanden überhaupt so lange in eine Isolationszelle zu stecken. Ja, dann die Ernährung ist absolut das Letzte. Ne, das ist wirklich schrecklich. Und eine Sache zum Beispiel, die er beschrieben hat, alle halbe Stunde kommt ein Wärter und rüttelt an sämtlichen Zellen. Jede Nacht? Wo, ja, jede Nacht und alle halbe Stunde, wodurch die also furchtbar erschrecken. Und ja, er hat auch geschrieben, einer hat sich schon deswegen umgebracht, weil er einfach nicht mehr zum Schlafen kommt. Das ist ja Terror, das ist ja Folter. Das ist richtig ganz furchtbarer Terror. Ja, wir berichten da auf unserer Internetseite www.lancelot-armstrong.de auch jede Menge drüber. Okay, das ist noch rausgekommen. Die Sendung ist gleich vorbei. Danke, dass du angerufen hast. Alles Gute und toll, dass du dich da engagierst, Peter. Alles Gute. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ja. In der Technik heute nach Tim Dohnke. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Bis dahin. Tschüss.